bedeutet, heute gibt es keine Gnade. Meine Tracks zu hassen heißt guten Rap verachten. Deine Tracks zu pumpen heißt, ich muss jemanden schlachten. Lil Belial, Bitch, ich bin nicht Untergrund, nur Unterwelt. Und du nur ein scheiß unbeliebter, unbekannter Untermensch. Was, was? Ey, ich fick dein Bay und bin der Typ, der mit nem Hammer dein Gesicht einschlägt. Du seist Shindy Outfits nach und willst so bei Bitches pumpen. Aber Pech gehabt, denn du siehst nur aus wie ne Schwuchtel. Deine Crew am Mic heißt schwuler Rap in Aussicht. Geh ich nach draußen, seh ich nicht Sonnen, sondern Blaulichter. Ich rap den Park und befördere dich ins Klinikum. Ja, ich bin so geil, ich häng am liebsten mit meinem Spiegel rum. Ich komm auf den Punkt, deine Bitch geht auf den Strich. Meine Flows sind der Grund, weshalb mich Deutschland nie vergisst. Track X über Hassen, Töten, Schlachten, Rapper killen. Track X über Waffen, Mösen, Hasseln, Keller chillen. Track X über Junge, guck uns an, wir sind die geilsten. Track X, auf dem wir beide wieder komplett auf dich scheißen. Track X und in dem Circle sind für immer nur die gleichen. Track X in der Spitze deiner Playlist und du weißt es. Okay, über was willst du reden? Du kennst mich nur durch paar Tracks, doch ich bin das Coolste in deinem Leben. Ich hör nur Edgy, Teenager-Mucke wie The Rasmus. Der Norden ist tot, wenn Apo rappt in den Klasmus. Alle Rapper siezen mich und ich bin halb so alt wie die. Denn ich bin seriös und tight, so ist das Life, Alter, Genie. Baby, guck die ganze Clique anti. Das Game ist für so wie ein Dschungel, doch wir